Über zum Teufel! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Und ich heiße euch herzlich willkommen zum vierten Teil des Final Fantasy Podcasts. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, ist wie immer der gute Markus dabei. Hey Markus! Hi! Heute reden wir über fucking Final Fantasy 13, 13.2, 13.3, 14, 15 und das Seemler Remake. Fangen wir mit Teil 13 an. Teil 13 hast du dir, glaube ich, zusammen mit deiner PlayStation 3 damals gekauft. Kann das sein? Erinnere ich mich da richtig? Ja. Das war, glaube ich, dein erstes PlayStation 3-Spiel, soweit ich weiß. Richtig, inklusive damals noch Lösungsbuch. Oh, mit dem Lösungsbuch noch? Ja. Hast du das jemals gebraucht? Nein. War ja nicht schwer. 13 war... Ich fand 13 nicht gut. Von der Story her fand ich es Katastrophe. Von der... Technisch gesehen war es sehr hübsch zu dem damaligen Zeitpunkt. War echt ein hübsches Spiel, sah echt gut aus. Das Problem war nur, es ist halt... Die Story ergibt so keinen Sinn. Irgendwie. Erinnerst du dich noch an die Story eigentlich? Ja, ich fand sie eigentlich ganz nett. Da war irgendwas mit Göttern und wenn ja, du bist ja, die sind ja auserwählt worden, die Protagonisten, und hatten dann ihre Tattoos irgendwo, die dann immer irgendwie sich weiter verändert haben, und wenn du dann zu lange gebraucht hast, dann bist du irgendwie, glaube ich, in eine Statue verwandelt worden. Ach ja. Aber Zeitdruck gab es ja null in dem Spiel. Nee, stimmt. Zeitdruck gab es null in dem Spiel. Es war auch das erste Final Fantasy, was nicht offen war. Sondern zu 100% aus Schlauchlevels bestand. Sondern lauf von A nach B. In diesem Schlauchlevel bitte lang. Naja, es gab schon gewisse Ebenen, wo du echt weitläufige Ebene hattest. Ja, von ca. 2,5 Quadratmeter. Und da konntest du echt viel machen. Da hattest du schon gewisse, so eine Art offene Welt. Aber das war eher in den Parts, wo dann so kleine Nebenaufgaben für Sonderwaffen und Sonderfertigkeiten und so gemacht hast. Ja, für Schrott, den keiner machen wollte, weil jeder das Spiel einfach nur hinter sich bringen wollte. Ach, so schlimm war es gar nichts. Es war scheiße, echt. Also ganz ehrlich, es war echt scheiße. Ich hab's damals zum allerersten Mal, bei dir gesehen. Grafisch war ich echt beeindruckt, aber das war das erste Mal, dass ich eine PlayStation 3 in Real Life gesehen habe. Und auch die Grafik. Grafisch war ich echt beeindruckt, nur storytechnisch von dem, was du mir da gesagt hattest, war ich so komplett verwirrt. Ich dachte, okay, gut. Du hast es ja dann selbst auch durchgespielt. Ja, es hat mich genau 2 Jahre gekostet, bis ich dieses Spiel durchgespielt habe. Nicht, dass das Spiel so lang sein täte oder so, nein. Ich habe einfach abgebrochen und habe dann irgendwann wieder angefangen und wieder abgebrochen. Und wieder angefangen, und eines schicksalhaften Sonntagnachmittags entschied ich mich, heute beende ich den Scheiß, damit ich es endlich hinter mir habe. Und somit habe ich dann Final Fantasy 13 mit nur 2 Jahren Verspätung danach auch durchgespielt. Für mich war es tatsächlich sehr überraschend immer, dass du das so abgrundtief gehasst hast, weil ich tatsächlich, es war jetzt nicht der Burner. Es war auch nicht der Burner, das, was man von Final Fantasy der Marke an sich gewöhnt ist. Innovativ, nein. Geil, packende Story, wo du stundenlang spielst und auf einmal dir denkst, hey, das Spiel ist vorbei, wieso? Sondern das Spiel war eher so, ja, mal was Nettes für zwischendurch, wie ein Indie-Film im Fernsehen, den man sich einfach anguckt und man weiß gar nicht genau warum. Für mich war das Ganze mehr so, oh Gott sei Dank, es ist endlich vorbei. Oh Gott sei Dank. Es hat ja auch ein abgeschlossenes Ende. Es hat auch ein abgeschlossenes Ende. Also. Wie gesagt, storytechnisch ergab das Ganze für mich keinen Sinn. Es war dieses komische, hey, ihr seid Auserwählte, aber die Kirchen mögen euch nicht, deswegen versuchen wir euch umzubringen. Oh nein, ihr schafft es dann doch irgendwie freizukommen. Oh nein, das Ende der Welt wird irgendwie doch kommen, aber doch verhindert dank euch. So. Ja, weil die Gegenprotagonisten, da war ja auch so der Oberchief Bösewicht. Ich kann mich nicht an den Bösewicht erinnern. Null. Der ist auch ziemlich spät erst richtig zu tragen gekommen, weil du hattest ja immer diese Verfolger, vor denen du irgendwie abgehauen bist, sehr lange. Ich kann mich beim besten Und du hast Willen die Hälfte des Spiels eigentlich nur darum gesucht, was du eigentlich tust. was du jetzt eigentlich machen musst mit deiner Aufgabe. Du hast den Sinn mit den absolut furchtbaren Charakteren gesucht. Das ist die Charaktere Lightning, die... Naja, wie kann man das am besten beschreiben? Wie kann man Lightning am besten beschreiben? Ich wäre tatsächlich auf deine Beschreibung gespannt. Auf meine Beschreibung von Lightning. Lightning ist ein, die, oh Gott, wie beschreibt man am besten einen absolut furchtbar geschriebenen Charakter? Sie möchte gern der Hauptheld sein. Sie möchte gern der Anführer der Gruppe sein. Aber sie ist Vaas aus 12. Oder Vaan aus 12. Und Vaan will nicht mal der Held sein. Furchtbar. Also ich finde Lightning ein scheiß Charakter. Lightning ist die ganze Zeit, soll die Stimme der Vernunft sein, aber Lightning ist nicht die Stimme der Vernunft. Lightning ist die Stimme der Dummheit, meines Erachtens. Ja, Lightning ist... Furchtbar. Ich weiß nicht, sie ist halt... Wie habe ich damals Lightning wahrgenommen? Lightning war für mich der schlechte Versuch, eine Frau zu Cloud zu machen. Weil sie war ja Ex-Soldatin in der Schutzgarde, war da auch super top. Der Deckname von ihr war halt Lightning, weil sie halt auch so geil kämpfen konnte und blitzschnell etc. Das war ja auch immer in diesen ganzen Videos, die so richtig geil inszeniert waren. Ja, und dann ist sie aber ausgetreten. Kommt euch das bekannt vor, wenn ihr so den siebten kennt? Schon irgendwie. Ja, aber sie war halt... als Charakter per se nicht wirklich so rund. Sie war halt einfach wortkarg, nicht so wirklich ein Anführer, aber irgendwie die Anführerin. Weiblicher Cloud, komplett. Ja, nur halt in wirklich schlecht, weil da komplett der Charakter gefehlt. Ja, weil da komplett der Charakter gefehlt. Cloud hat es wenigstens noch geschafft, die Gruppe anzuführen und mit Widerwillen voranzutreiben. Ja, die hat einfach nur, wir müssen einfach weitergehen. Warum? Ja, weil ich... Ja, warum? Das lässt sich ja aus der Story, wie sie ins Laufen kommt, ja noch erklären. Weil die Schwester ja zu so einem Kristall geworden ist. Ach so, stimmt ja, die Sarah, die wollte sie ja unbedingt retten. Ja, das ist ja genau. Von, sie haben ja von diesen Göttern, ich weiß jetzt leider nicht, wie die heißen, aber haben sie alle so ein Tattoo bekommen, da wo dann auch ihre Esper irgendwie drinstecken und ihre Schwester Sarah ist ja zu diesem Kristall-Dings geworden. Das hat ja auch einen bestimmten Namen gehabt. Ja, genau, richtig. Genau, und deswegen ist ja auch ihr quasi Pseudo-Schwager in Spe mitgegangen. Sie wird zu einem Lichie, also ein L-C-I-E, also ein Litchi. Genau, ein Kristall. Nein, sie wird zu einem Kristall, richtig. Also sie wird einfach. Das ist auch wieder das Thema Kristalle sehr stark in dem Ding. Auch wieder sehr stark vertreten. Dadurch, weil es auch um einen Haufen Kristalle geht und du rennst doch durch riesengroße, sehr schöne Dinge, die dann später aussehen wie große Kristalle, rennst du da auch durch. Ist auch sehr gut gemacht. Technisch echt hübsch. Spielerisch. Es ist, wie sagt man so schön, press X to not die. Es ist, also, besonderlich herausfordernd war das Spiel nicht. Absolut nicht. Du hast keine große Herausforderung gehabt. Du hast, die Kämpfe waren... Du hattest tatsächlich noch Herausforderungen in dem Spiel. Die Kämpfe waren scheiß langweilig. In diesem Spiel hattest du aber, wenn wir jetzt dann auf die anderen zu sprechen kommen, hattest du tatsächlich noch Herausforderungen. Das war noch nicht Press X to end the game. Ja, aber jetzt ist... Du musstest also, noch ein bisschen dennoch, mit den Dingen rumspielen, die dir das Spiel war dennoch so. Du hattest diese übermächtigen Esper, die du beschwören konntest, die viel zu stark waren, meines Erachtens. Ja, die waren ein bisschen ungebalanced. Ja, du hattest ein unglaublich beschissenes Auflevel-System, was so eine verkorkste Mischung aus dem Sphero-Brett und aus dem Final Fantasy XII-Ding war. Komplette Scheiße. Ja, das muss ich echt sagen. Das war echt absolut. Das war... unübersichtlich. Das war unübersichtlich. Es ging nur in eine bestimmte Richtung. Obwohl es nur in eine Richtung war, war es unübersichtlich. Es war hässlich. Es war einfach nicht gut. Kommen wir aber wieder zu den großartig geschriebenen Charakteren. Mein Hasscharakter, Nonschlecht Ultra. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. Und war fucking Snow. Fuck you, Snow. Gott hasse ich diesen weinerlichen, nervigen, unglaublich bescheuerten Typen, der mit seinen Fäusten zuhauen muss. Ich verstehe es bei Xell in Final Fantasy VIII, dass sie sich an ihn orientiert haben, das verstehe ich komplett, aber den Charakter komplett versaut haben. Ach, warum? Der komplett Charakter war genauso nervtötend wie Xell damals. Aber Xell hatte was Cooles, was Lustiges an sich, weil er halt so über ja, Snow hatte Dings halt war. Einfach... Er war so überdreht, nur mit einer Frau, also einer Verlobten. Snow war so, meine Frau retten, scheiße, ich muss meine Frau retten, warum hilft mir keine meine Frau? Gott, Snow, halt die Klappe, stell dich nach Xell hinten. Genau, hatte überhaupt kein Ziel. Ja, stell aber wenn du den schon halt weinerlich Schnauze. Fandest. Ich meine, mein absoluter Hate-Character, der sogar noch eine Stufe über Snow geschafft hat, wer? Hope? War tatsächlich Hope. Hope ist mein Lieblingscharakter in dem kompletten Spiel gewesen. Weißt du warum? Weil Hope der einzige ist in der kompletten Story, der einen Arc durch hat. Vom weinerlichen Kerl, ne, vom weinerlichen Jungen, zu einem Kerl, der nicht mehr anfängt zu heulen nach 2 Sekunden. Der Rest von denen hat keine Berechtigung, überhaupt da zu sein. Null. Die haben keinen Character-Arc. Keiner von denen. Null. Auch die einzigen, die ich wirklich mit einer Story, die auch zu dem Spiel passte, in Verbindung brachte, das waren 2. Und es war tatsächlich Fang und wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, aber Obara Dia Vanille, weil die ja nicht aus der Heimatwelt von den anderen Protagonisten irgendwie kamen, sondern die sind ja irgendwo von Puls gekommen. Das war auch von, so dieser Twist. Cocoon und Puls. Ja, yeah, rothaariges Mädchen, über 100 Jahre alt. Es ist okay, dass sie 100 Jahre alt ist. Das dürfen wir ja auch in einer Sequenz unter den Rock gucken. Ganz okay. Japan. Never changed. Ich fand Vanille ziemlich nervtötend. Vanille war für mich wieder so ein Versuch, Aerith neu zu kreieren, komplett. Es war für mich tatsächlich eine Mixtur aus Aerith und Yuna. Selfie. Für mich war es... Ja! Weil sie auch so aufgedreht... Und so tollpatschig und quietschig wie Selfie, aber dafür immer der gute, liebe, nette Mensch wie Aerith. Richtig, ja, tatsächlich, ja. Das ist ein guter Vergleich. Aber ich fand, die haben halt zumindest noch Geschichte erzählt mit ihrem, sie kommen von woanders her und sie haben da Leide gelitten und sind ewig alt und. Im Gegensatz zu halt den anderen, die so mehr oder minder gefühlt in diesen Zwist mit diesem Hauptantagonisten gestolpert sind. Wie Zaz? Und das machen, weil, ja, Sarah halt jetzt da in... Ja, wie Zaz. Zaz ist so ein dunkelhäutiger Mann mittleren Alters, der halt... Weswegen macht er mit? Weil sein Sohn irgendwie verwandelt wurde in Kristall? Ja, der, bei dem ging es um seinen Sohn. Richtig, ja, wurde, weil sein Sohn auszusehen verwandelt wurde, deswegen geht der damit. Der ist ein Charakter, der ist halt da. Genau wie Fang. Fang auch so. Fang ist so der Fang ist dabei, weil Vanille dabei ist. Fang ist so der Tomboy der Gruppe. Es ist so, die ist so, hey, ich bin Fang, ich bin voll cool, ich kann nix, ich bleib dann mal hier hinten und ihr ruft mich dann, wenn was ist, ne? Ab und zu komme ich vor und sag was. Das ist Fang. Es ist halt so, ja, es war echt schwer, sich da durchzukämpfen. Ich finde halt tatsächlich eins, was mich an Final Fantasy 13, trotzdem, dass ich's okay fand, und nicht ganz abgrundtief schlecht. Was mich halt gestört hat, jeder Charakter erinnert mich an irgendeinen Charakter aus den vorgehenden Teilen. Lightning ist so die schlechte Variante von Cloud. Ja, das stimmt. Snow ist so die... Wir versuchen eine etwas erwachsenere Variante von Xell. Ja. Vanille, habe ich ja schon gesagt, die Mixtur aus Aerith und Selfie. Fang, auch eher wieder so Mixtur aus Pain und Auron. Ich bin die coole Leibgardenwächterin im Hintergrund und sag nur so das Nötigste, bin aber total geil drauf ich mit. Find irgendwie, sie ist hat genau denselben Zweck wie Kunari. Oder Kinari. Der Zweck ist wie Kimari, aber vom Verhalten her ist sie nicht so anhänglich wie Kimari. Nee, das stimmt. Sie sagt einfach nichts. Sie ist einfach da. Ja. Und dann, ich glaube, Shaz und Hope hatte ich jetzt noch vergessen. Shaz ist... Wie drückt man das am besten aus? The Token. Der ist die... Das klingt ein bisschen arschig, aber es ist so. Ich wollte es jetzt gerade mit anderen Final Fantasy Charakteren vergleichen, aber ja, im Endeffekt ein Token. Wie kannst du Zaz vergleichen? Der ist einfach nur da, er sagt, er ist komplett nutzlos für den Beginn und den Ende der Story. Das Einzige, was ihm geht, ist um seinen Bruder, seinen Sohn, und das war's. Das ist Sass, das ist alles. Er ist einfach nur da. Er ist so der. Er fühlt sich an. Kennst du Gothic? Ja. Das erste Gothic? Kennst du Matt, den du zufälligerweise triffst? Das ist Sass für mich. Falls jemand Gothic nicht kennt, da gibt es eine Stelle, wo du an einer bestimmten Stelle läufst, und wenn du nicht aufpasst, begegnet dir Matt. Und Matt rennt dir dauernd hinterher. Und wenn du zu Matt sagst, verpiss dich, rennt dir Matt trotzdem weiter hinterher. Und wenn du zu Matt sagst, verpiss dich endlich, sagt er zu dir, du bist so nicht du drauf, ich laufe ein bisschen weiter hinter dir und er wird dein bester Freund sein. Das ist Sass. Ja, aber ich hätte tatsächlich die gescheiterte Zweitversuch-Variante von der Köchin aus dem 9. Teil. Weil die hatte auch nichts so wirklich mit der Gruppe per se. Die ist halt dazugestoßen, wollte die Welt kennenlernen und das war dann ihre Motivation mitzukommen. Ja, und Jazz hat halt, okay, mein Sohn ist jetzt auch, oh, ihr geht zufällig in die gleiche Richtung, ich komm mit. Ich komm halt einfach mal mit. Bei der Köchin war das so, sie ist zwar auch einfach mitgekommen, aber die war mir um Weiten sympathischer als Jazz. Ja, also wie gesagt, es sind so alles gefühlt gescheiterte Versionen. Von anderen beliebte Charaktere oder pseudo-beliebte Charaktere neu zu erfinden. Nur der einzige, wo ich mir echt schwer tue, weil ich es noch nie erlebt habe, so ein weinerliches Kleinkind, das sich dann zu einem so arschigen Typen entwickelt, Hope. Da habe ich noch keinen gefunden, der im Final Fantasy Verse je so war. Drum ist es vielleicht auch der Grund, warum der bei vielen so gut ankam. Weil es noch keine ein Original Ahnung. War. Ich mochte Hope, war der beste Magier im Team. Das war der einzige Grund, warum ich ihn hatte, war der beste Magier-Team. Das war alles. Man hat nur immer dieselben Leute genommen. Ja. Den hatte ich. Naja, du wurdest ja auch gezwungen, ab und zu mal andere Leute in die Gruppe mit reinzunehmen und dann alles wieder umzubauen und dann wieder so. Das war so richtig nervtötend einfach. Also ich fand's nicht gut. Ich hatte keinen Spaß damit und ich war unglaublich froh, als ich es durch hatte und ich werde es auch nie wieder spielen. Ganz ehrlich, ich werde dieses Spiel nie wieder anrühren. Bin ich so froh, dass ich es durch. Also ich werde es tatsächlich auch nie wieder spielen. Es liegt einfach dran, weil die Story so platt war, dass ich die permanent in Erinnerung behalten werde und ich habe keinen Mehrwert davon, es nochmal zu spielen, weil ich habe gefühlt alles schon erlebt. Ja. Und das sagt ein Typ, der Final Fantasy 8 48 Mal angefangen hat. Das Witzige ist, bei Final Fantasy, ich kann mich an fast jedes tatsächlich noch so halbwegs erinnern, ne? Aber Final Fantasy 13, nachdem ich es durch hatte, hat sich mein Gehirn geweigert, auch nur ansatzweise Informationen über dieses Spiel zu speichern. Aber ich kann dir garantieren, es ist noch vorhanden, weil ich habe aus Spaß das nochmal eingelegt und wusste in dem Moment, wo ich es gestartet habe, boah, ich kenne das irgendwie alles schon, langweilig. Das ist wie so... Es hat keinen Wiederspielwert. Null. Wenn ich versuche, Mass Effect Andromeda nochmal zu starten, nach circa nicht mal einer halben Minute bin ich schon angekotzt und habe keinen Bock mehr. Ja. Aber genau so ist es. Es hat halt null Wiederspielwert. Und ja, es war okay, aber es reicht, es einmal durchzuspielen und fertig. Ich könnte den 12. könnte ich auf der Stelle wieder einlegen. Selbst den fucking 10. könnte ich auf der Stelle wieder einlegen. Könnte ich wieder anfangen und ich wäre wieder drin. Dank dieser Podcast-Reihe habe ich gerade immer so diesen Twist. Kriege ich irgendwo Final Fantasy 6 in einer vernünftigen Variante her mit deutschen Texten? Weil ich es ja noch nie mit deutschen Texten gespielt habe. Leider nein. Aber leider gibt es nur diese furchtbare Handyfassung. Ja. Die es auf Steam gibt. Und ansonsten muss ich mich permanent davon abhalten, meinen Final Fantasy 7 weiterzuspielen. Und das alles dank dieser Podcast-Reihe. Weil ich es ja eigentlich erst, wenn der nächste Remake-Teil mal kommt, wieder weiterspielen möchte. Den nächsten Part. Dazu kommen wir später noch. Richtig. Kommen wir aber, aus irgendeinem Grund hat sich Square dann entschieden, hey, wir machen jetzt Versus 13. Wir machen ein komplett neues Universum und machen das dann Versus 13. Das Ganze hat nicht funktioniert. Also das kam dann, raus. Das kam hier raus, ja. Also haben wir dann das um Weiten Schlimmere. Aber eine Frage ekelhaft. Noch. Kannst du dich, bevor wir zu dem offiziellen 13.2 kommen, kannst du dich noch an die richtig, richtig hammergeilen Trailer zu Versus 13 erinnern? Ich kann mich noch erinnern, du bist halt als so ein Charakter in so ein Auto gefahren, dann bist du aus dem Auto gesprungen, du hast so geile Kämpfe gehabt, du hast so dies gehabt, dann hast du richtig coole Zwischensequenzen gehabt, wie immer halt bei Square, dann hast du ein interessantes Gelage gehabt, dann sind Leute aus 13 aufgetaucht, oh plötzlich, und dann hieß es Versus 13, Und alle so, cool, wo ist es? Ja, machen wir nicht. Wir machen dafür 13-2, 13-3 und 15. Ja. Okay. Und dann gehen wir doch mal in... Das ist jetzt wirklich für mich Press X to end the game. Ugh, schlechthin. Fucking Final Fantasy 13-2. Teil 13, so schlecht er auch sein mag, hatte ein abgeschlossenes Ende, das null, ich sage noch einmal, null Berechtigung auf den zweiten Teil hat. Das Spiel ist abgeschlossen, komplett. Die Story hatte seinen Zweck erfüllt, alle Charaktere haben ihren Zweck erfüllt, die Story ist fertig. Warum entsprechend plump fucking Hölle ist dann auch die Story des zweiten Teils. Die Story genau. Vom zweiten Teil ist absoluter Müll. Vor allem, weil halt die Idee vom ersten schon wieder aufgegriffen wird. Richtig. Nur halt diesmal mit vertauschten Rollen. Ja, weil diesmal Sarah, die vorher in Kristall Snow war, ist verschwunden. Ist jetzt auf der neuen Welt und ihre Schwester, sie glaubt, dass ihre Schwester noch lebt und auf dieser anderen Welt lebt oder im Jenseits lebt und ihr Verlobter ist verschwunden. Und ich so, oh Gott. Und im Endeffekt geht's nur darum, Snow wieder zurückzuholen. Und dafür bekommst du nochmal einen unnützen Charakter, der genauso viel Hintergrund hat wie ein Stück Holz. Wie ist der Pisser? Ich hab seinen Namen vergessen. Noel. Noel, oh Gott. Der wurde von, aus irgendeinem Grund ist er in der Welt entstanden, in der Lightning gerade die ganze Zeit nur am Kämpfen ist gegen irgendjemanden. Und der wurde dann in die Vergangenheit sozusagen oder das Universum geschickt, um dann Sarah zu helfen, ihre Schwester zu finden und ihren Verlobten zu finden. Oh, ja, Gott. Weil irgendwie muss sie ja die Zeitlinie ändern, wenn ich mich noch recht entsinne. Ich habe keinen Damit Schimmer. Damit das absolute Ende nicht passiert. Ich habe dieses fucking Spiel nie beenden können. Ich habe es beendet und glaub mir, die Story geht nicht wesentlich besser aus, weil irgendwann natürlich... Findest du Snow, du bekehrst Snow und alles ist wieder tutti. Dann gehst du zu deiner Schwester, rettest mal schnell das Universum, die Welt und die Zeitlinie und gut ist. Und am Ende hebt sich dann Lightning auf, glaube ich, einen... Irgendwo auf einen Götterthron. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe 13... Strange. Ich habe 13-2 nie beendet, weil ich habe irgendwann aufgehört, weil mir Noel und Sarah beide so dermaßen unsympathisch waren und dieses Spiel allgemein absolut der Scheiße war von den noch langweiligeren, selben Levels, die du im 13er schon gespielt hast. Aber du reist ja durch die Zeit. Also, das ist ja okay. Du reist und ja durch die Zeit. Da ist es jetzt so, wie du vorher den 13. unterstellt hast. In 13-2 hast du wirklich ausschließlich Schlauchlevel. Ja. Du machst ein Schlauchlevel, dann kriegst du den nächsten Part, da reist du hin, dann nächstes Schlauchlevel und im Endeffekt, ich kann mich nicht mal mehr und das heißt schon viel, weil du erinnerst dich, in wie viele Kampfsysteme von Final Fantasy ich mich einstudiert habe, um sie zu beherrschen und zu cracken. Ja. Ich habe null Sinn darin gesehen, dieses Spiel zu cracken und mich in das Kampfsystem einzuarbeiten, weil es hat der Knopf X gereicht. Du hattest ja hier noch die neue Mechanik, dass du dir Gegner einfangen konntest und sie dann benutzen konntest, zum Beispiel Chocobos als Heiler oder sowas, dass sie noch währenddessen noch mit hin und her gelaufen sind, das weiß ich noch. Ja, du hast deinen du nie gebraucht. Eigenen, du hast nur einen Charakter gesteuert, soweit ich noch weiß. Ja, du hast nur Sarah gesteuert? Nur Sarah oder Noel gesteuert. Und Sarah oder hatte halt dann, war es ein Mogri oder war es eine Waffe, die so ein Transformer war? Mogri war es, ja. So ein kleines Mogi-nerviges Mistviech da. Und allein diese Idee fand ich schon so... Ich hab mir gedacht, ist das jetzt irgendwie der Versuch, eine echt verdammt junge Generation, die so auf dem Level von wir gucken jeden Tag Sesamstraße und das Sandmännchen, an dieses Franchise ranzubringen. Weil es gab viele niedliche Sachen. Aber halt null Anspruch. Ja. Das Spiel war echt Katastrophe. Oh, du bist durch verschiedene Zeiten gereist. Das war ja ganz nett. Du hast den Bösewicht, aus dem ich mich auch nicht mehr erinnern kann, hast du ein bisschen bekämpft, danach wieder bist du mit ihm oder wo, ist er wieder in die andere Zeit gereist, du bist wieder hinterher, du bist wieder besser. Oh Gott, es war absolute Scheiße. Das Kampfsystem war unglaublich langweilig. Es war Press X to not die die ganze Zeit durchweg. Du hattest... Damit du nicht komplett einschläfst, hatte das Spiel auch ab und zu wie heißt es, Quicktime-Events drin, die du die Schnittstelle drücken musstest, damit du vorangekommen bist. Die Bosskämpfe waren zwar nett, die waren nett gemacht, dass du so gegen ein so ein Riesenviech erst gegen die Hände, dann gegen den Kopf, dann gegen den Rest oder so kämpfen musstest. War ganz nett gemacht, ja. Ja, aber nicht dennoch, wirklich anspruchsvoll. Es war stinklangweilig. Sean, also ein Streamer, den ich verfolge, Hope, erst den Film auf Twitch, hat gesagt, er hat das Spiel zu 100% durchgespielt und er fühlte sich beraubt. An Lebenszeit. Ja, er fühlte sich beraubt. Komplett. Er hat das Spiel zu 100% durchgespielt und fühlte sich komplett beraubt. Ich muss ehrlich sagen, nachdem ich es durchgespielt hatte, hatte ich das dringende Bedürfnis, mich unter eine kalte Dusche zu stellen, weil ich mich irgendwie benutzt fühlte. Ich habe es aufgehört, ich werde es nie wieder anlangen. Es wird für Ewigkeiten in meinem Regal vergammeln. Ich habe es nur bei der Steam-Pipschliste und das war's. Ja, und ich muss tatsächlich sagen, ich kann mich an gar nicht mehr von diesem Teil erinnern, weil da habe ich echt fast alles verdrängt, weil es abgrundtief einfach nicht für mich als Zielgruppe geeignet war. Da war alles falsch, was man falsch machen konnte. Ja, das stimmt. Es war das erste Mal, wo ich mir dachte, 10-2 ist echt ein gutes Spiel. Ich habe 13-2 durch und denk mir, ich fange jetzt mal 10. Ich habe damals tatsächlich 10-2 noch ein zweites Mal durchgespielt. Eieiei. Durch dieses Spiel. Drum weiß ich, weil du dich selbst davon überzeugen wolltest, komm, so scheiße kann doch der letzte nicht gewesen sein. Und doch, er war so schlecht. Also der 10-2er ist echt ein gutes Spiel im Verhältnis zu dem. Aua, aua, aua. Ja, der ist echt Katastrophe in jeglicher Hinsicht. Also unserer Meinung nach ist das Spiel komplette Scheiße. Der Noel ist ein 0815 noch schlimmerer Charakter als Vaughn. Bei der Noel Kerl hatte ich mich versucht, nicht immer mal gefragt, der Hauptcharakter zu sein. Ob sie ihn halt irgendwo noch aus der Schublade gezogen haben. Hey, wisst ihr noch? Wozu ist der da? Ich dachte echt, irgendwer so in der Produktion hat gesagt, hey, wisst ihr noch, bei 13, da ist uns doch ein Charakter übrig geblieben. Mit dem hatten wir nichts anzufangen. Nehmen wir den doch hier. Nee, da kam wieder der Typ von Kingdom Hearts um die Ecke und hat gesagt, hey, ich hab hier was. Eine Konzeptzeichnung, braucht ihr die noch? Oh, das sieht gut aus, schmeiß her. Hey, das könnte ein Loveboy werden. Oh Gott, ja. Oh Gott, der Fanart zu dem Kack. Ah! Gott, das war eine Scheiße. Aber tatsächlich, ich glaube, das Einzige, woran ich mich noch, und das leider aus eigener persönlicher Meinung, negativ erinnere, es war, glaube ich, das erste Spiel, wo es keine richtige Zwischensequenz als solches mehr gab. Nee, weil es alles Ingame war. Wo die Grafik sich wirklich, es gab nur noch Ingame-Videosequenzen. Ja. Alles in Ingame-Grafik und eigentlich waren sie doch mal sehr bekannt dafür, dass gerade diese Videosequenzen eigentlich richtig geil waren, aber das so hammergeil waren. Das machen die nicht mehr seit 12. Nein, in 13 gab es ganz am Ende, glaube ich, auch noch eine Abschlusssequenz, also wenn du es durchgespielt hattest. Boah, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe 13 verdrängt. Die gab es dann, glaube ich, auch nochmal in richtiger Videosequenz. Ich habe 13 verdrängt, ich kann mich aber nicht oder will mich nicht dran erinnern. Zumindest so um 13 rum kann ich mich nicht mehr erinnern, dass die ab da jetzt wieder solche Sequenzen gab. Kein Schimmer, Alter. Ich weiß es. Also, soweit die letzten, die ich gespielt habe, eigentlich nicht, ne. Gut, ja, 14 noch in den Zwischensequenzen, aber das war's. Ja, 14, das ist aber ja ein Sonderthema. Ja, dazu kommen wir noch. Wie gesagt, wir beide persönlich finden 13-2 absolute Katastrophe. Also ich find's katastrophal. Der Meinung kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Es ist ein Spiel, das lohnt sich nicht, es zu spielen, weil es ist vergeudete Lebenszeit. Richtig. Kommen wir aber zu Lightning Returns Final Fantasy 13, dem Spiel, das ich noch nie in meinem Leben angespielt habe, noch nie in meinem Leben gekauft habe, noch nie in mein Leben eingelegt habe, weil ich gesagt habe, fick dich Final Fantasy 13, scheiß auf die Final Fantasy 13 Reihe, auf die Trilogie, scheiß auf dieses Spiel, ich werde es nie spielen, ich habe keine Ahnung von dem Spiel, ich weiß nur, man spielt Lightning, man spielt im Prinzip eine Final Fantasy Version von Majora's Mask. Das ist alles, was ich davon... Nein, doch ja, von Majora's Mask. Das ist alles, was ich davon weiß. Da hast du aber tatsächlich was verpasst, weil ich muss sagen, 13.3 oder wie halt auch der Arbeitstitel wirklich ist, hat mir dann doch wieder sehr gut gefallen. Es hatte nämlich eine tatsächlich nette Mechanik im Spiel, die du breaken konntest, aber die Mechanik an sich war echt nett. Das Spiel war storytechnisch in auch bestimmte Abschnitte eingeteilt, wo du bestimmte Dinge erreichen musstest, bestimmte Hauptmissionen. Dann konntest du auch Nebenmissionen noch machen, um dich zu pimpen, geilere Gegenstände, geilere Funktionen, dass du immer stärker wurdest. Dann konntest du auch von Waffenmodi freischalten, was total cool war. Was ich mir gekriegt habe, ist, es war auch wieder so mit Kostümen, soweit ich weiß. Ja. So eine Art Kostüm-Battle-Dingens, keine Ahnung. Ich habe es nie gespielt, ich weiß es nicht. Ja, genau, aber worauf ich hinaus wollte, was ich richtig, richtig geil fand, war der zeitliche Aspekt. Du hattest immer Zeitdruck. Es ist immer so eine bestimmte Zeit mitgelaufen. Ja, weil richtig. Weil tatsächlich die Welt in, glaube ich, knapp 2 Wochen, genaue Tage weiß ich nicht, untergehen 13. sollte. 13 Tage. Ja, gut, hätte ich jetzt drauf kommen können, ne? Ist Final Fantasy 13. Ja, tatsächlich ist dann das die Aufgabe von Lightning gewesen, in diesem Ding, weil sie ja im Zweier erwacht wurde und von Sarah hier ins Leben zurück, bliblablub, muss sie das Chaos aufhalten. Und in diesen 13 Tagen musst du bestimmte Aufgaben erfüllen. Und drum läuft immer Zeit mit. Die du natürlich durch bestimmte Fähigkeiten und Anwendungen immer wieder ein bisschen verlangsamen kannst, ein klein wenig zurückspringen. Und so konntest du das Spiel dann doch sehr lange strecken. Und da konntest du auch richtig Herausforderungen rausziehen, weil es gab richtig Hammergegner, die konnte ich tatsächlich erst sehr, sehr, sehr, sehr spät im Spiel besiegen. Und zudem hast du gewisse Herausforderungen noch gehabt. Du konntest auch so eine Art Tötungskompendium. Du konntest echt Monster ausrotten. Ah, okay. Und du hast Belohnungen dafür gekriegt, wenn du sie ausgerottet hast. Okay. Wie gesagt, ich habe es nie angerührt, nie gekauft. Ich werde es nie anrühren, nie kaufen, weil ich mag Lightning schon nicht. Muss ich sagen, aus meiner Meinung, da hast du dann tatsächlich was verpasst, weil... Na gut, wenn du mit Lightning nichts anfangen kannst, ist es vielleicht blöd, weil du nur ausschließlich Lightning spielst. Oh, super, nein, danke. Und sonst finde ich es eigentlich cool, aber es ist halt sehr strukturell aufgebaut. Du kannst jetzt nicht weiträumig frei aussuchen, wo du hingehst, sondern du hast halt pro gewissen Abschnitt und Hauptmissionen nur eine Umgebung oder zwei. Ja, viele haben mir immer gesagt, hey, spiel doch 13.3, der ist doch so viel besser als 13.2. Ich so, ja, nein, danke. Ich hab 13, das Thema ist für mich erledigt. Ich mag keinen einzigen Charakter daraus. Also so wirklich, bis auf Hope. Und das war's. Aber du hattest coole Customization-Optionen. Du konntest dir richtig geile Kleider anziehen. Oh yay, nein, danke. Naja, es ist absolut nichts für mich. Konntest du sogar farblich anpassen und... Ja, man konnte sie auch ziemlich knapp bekleidet darstellen. Und ich erwähne es gerne noch einmal. Halt unterschiedliche Waffen. Ich erwähne es gerne noch einmal. I don't fucking care. Ist mir so egal. So egal, diese Reihe, die 13er Reihe. Sowas von egal. Ich bin froh, dass wir bisher nie wieder davon gehört oder geredet haben. Nie wieder. Es gibt keinen der Charaktere, ist wieder irgendwo aufgedrückt. Gut, okay, bis auf den Fighting Games. Aber okay, das ist mich so froh drüber, dass nie wieder was darüber geredet wird. Weil, ja. Scheiße, ja, gut, ich muss wahrscheinlich sagen, mir hat es tatsächlich wieder besser gefallen, weil man halt auch, wie du sagtest, dieses Art-Berufssystem wieder in diesen Klamotten versteckt hat, wo du dann 3 oder 4 aussuchen konntest, die du dann auch immer wieder so als Hauptschema wechseln konntest, um dich auf verschiedene Kampftypen einzustellen. Ja, nett, aber wie gesagt, nichts für mich. Kommen wir nun zu dem Spiel, was World of Warcraft bei mir abgelöst hat. Tatsächlich. Und zwar Final Fantasy XIV Online. Mein zweitliebstes MMORPG. Und das in der Final Fantasy Reihe. Und das nach dem Start, was das Spiel hatte. Das ist krass. Falls sich Leute nicht daran erinnern, Final Fantasy 14, also Final Fantasy Online, kam damals raus und hatte unglaublich negative Kritiken, weil der Anfang dieses Spiels Katastrophe für Einsteiger war. und so schlechte Kritiken abgekriegt hat, dass sie das Spiel komplett von Grund auf neu aufgebaut haben. Und sich unter anderem auch heftig entschuldigen mussten. Das auf jeden Fall. Sie haben auch einen guten Neustart dann gemacht. Ja, man sehr guten Neustart gemacht. Allerdings gibt es tatsächlich noch eins, was ich jetzt einfach, weil ich ja mehrere MMOs auch kenne, immer noch bemängeln würde, persönlich. Es ist noch nicht super einsteigerfreundlich. Also, sie sind freundlicher geworden, aber du wirst am Anfang überladen und überschüttet mit so vielen Funktionen und Möglichkeiten und du musst eigentlich dich erstmal richtig einarbeiten in das Spiel, um das Spiel starten zu können. Wenn man das Spiel gerne spielen möchte, dann gebe ich demjenigen, der gerne mal Final Fantasy Online spielen möchte, gerne einen kleinen Tipp. Scheiß auf Nebenquests, mach die Hauptstory. Wenn das irgendwann heißt, du musst ein bestimmtes Level haben, um die Hauptstory weiterzumachen, mach ein paar Nebenquests nebenher. Es geht im Spiel tatsächlich, das musste ich auch erst lernen, tatsächlich hauptsächlich um die Hauptstory und über die Klassenquests, die du halt machen kannst. Ja, und danach, wenn du mal diese Hauptstory beendet hast, dann geht's um den High-End-Content, was ich aber sehr gut finde. Du bekommst witzigerweise, so im Level eine Hauptstory, die echt gut ist. Ja. Und dann bekommst du erst den High-Level-Content, der dich dann wie in jedem anderen MMO beschäftigt. Das Schöne ist an der Story, die pro Add-on weitererzählt wird. Das finde ich sehr geil. Ich habe jetzt das erste komplette Hauptspiel, habe ich die Hauptstory durchgespielt. Also von dem eigentlichen Spiel habe ich die Story durchgespielt. Bin jetzt gerade in Heavensward angekommen. Und ich habe Spaß in Heavensward. Ich hab Interesse an den Charakteren, die da drin sind. Ich mag die Story, die da drin ist. Die macht mir Spaß. Ich mag die Dungeons, die da drin sind. Machen mir sehr viel Spaß. Ich bin ein Dungeon-Spieler. Ich spiele sehr gerne Dungeons. Ich habe meinen Charakter kann... was ich auch sehr geil finde, ist, du brauchst nicht immer, wenn du dir einen Charakter erstellst. Normalerweise in jedem anderen MMO ist es so, du kannst nur eine Klasse haben pro Charakter. In dem Spiel ist es so, du kannst dir einen einzigen Charakter erstellen und jeden Beruf machen, den du möchtest. Das heißt, wenn du als Faustkämpfer oder Mönch zum Beispiel anfängst, kannst du den auch später zu einem Druiden oder zu einem Weißmagier machen. Oder zu einem Beschwörer. Oder später in den Addons sogar zu einem Samurai oder einem Rotmagier. Je nachdem, was du willst. Du fängst halt dann immer bei diesen Klassenquests auf Stufe 1 an. Aber kannst damit, machst zum Beispiel, deswegen sage ich immer, mach die Hauptstory. Aber dann kannst du dann in diesen Gebieten, wo du deine neuen Berufe machst, kannst du dir die Nebenquests abklappern. Und später, wenn du dann in die Dungeon queuen kannst, so kannst du dann die Charaktere raufleveln. Es kostet zwar Zeit, ist ja typisch ein MMO. Es kostet zwar Zeit, aber dadurch kannst du halt dir deinen Charakter so raufzüchten. Das finde ich halt cool. Finde ich echt gut gemacht. Und ich habe so viel Spaß mit dem Spiel. Ohne Scheiß. Ja, ich finde es richtig gut. Ich habe es ja tatsächlich nur, ich glaube mal, die 30 Testtage und dann 3 Monate gespielt. Und ich fand es echt gut. Also auch storytechnisch, Storytelling, was dann das Leveln angeht. Das Einzige, was ich in diesem doch sehr runden und sehr, sehr, sehr gelungenen MMO bemängeln musste, ist die Einsteigerfreundlichkeit. Weil wenn ich mich zurückerinnere, als ich frisch den Charakter erstellt hatte, Level 1 war, und dann war ich erstmal in so einer riesigen Stadt. Und ja, wow, ich muss zwar der Hauptstory hinterher, aber man bekommt am Anfang sehr wenig erklärt. Und ich bin halt geschädigt noch von dem vorherigen Final Fantasy Online, wo ich rausgegangen bin, genau auf die Manie. Ich habe von noch nichts eine Ahnung und dann bist du erstmal umgeklatscht worden. Und dir sagt jemand, Mensch Junge, du musst dich ein bisschen mehr damit beschäftigen und ein paar Tränke mitnehmen. Mittlerweile ist es tatsächlich einfacher gemacht. Du hast sehr viele Hilfetexte, du hast sehr viele Hilfen drin. Die Community ist extrem freundlich, finde ich, in dem Spiel. Richtig das, freundlich. Das auf jeden Fall. Ohne diese Community hätte ich mich nie einarbeiten können. Aber selbst jetzt mit Level 1, wenn ich anfangen würde, ist es immer noch, gerade wenn ich mal einen anderen Charakter nehme, als den ich schon kenne, ist es die erste Stunde noch ein bisschen unübersichtlich. Also man muss diese ganzen Hilfetexte auch wirklich in Anspruch nehmen. Richtig, ja. Das finde ich aber nicht schlimm. So, nee, aber das meinte ich, man muss sich einarbeiten. Es wird einem nicht vorgeleckt und es ist halt nicht so einsteigerfreundlich, dass ich sagen kann, ich setze mich hin, ich spiele los und ich weiß, was ich tun muss. Ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, warum ich es gerne spiele, weil es nicht so komplett Brain Dead AFK ist. Brain Dead AFK ist wie bei WoW. Ich fange WoW-Charakter an, alles klar, ich muss da lang. Ja, aber man muss auch, jetzt mal nicht nur Klischee auf den einzigen zwei Großen dann rumzureiten, auch in Star Wars The Old Republic ist es genauso Brain AFK. Ja, in Star Wars ist es Brain AFK, aber da geht es um die Story. Ja, du startest und Brain AFK und du läufst durch, machst die Story, schaltest das Ding aus und ich habe nach der Story null Motivation weiterzuspielen. Ich habe fast jede Story durch mittlerweile. Im Gegenzug jetzt halt zu Final Fantasy 14, da hast du auch nachdem du, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen gesprochen, die Hauptstory hast, immer noch Motivation. Du hast, was, ich glaube, die haben es mittlerweile geändert, du hast zwischen dem normalen und Heavensward hast du winzigen, du hattest so, wie nenne ich es gern, Fetch Quests of Hell oder Fetch Quest Hell, hattest du so einen kleinen Übersprung, den musstest du machen, weil zu dem Zeitpunkt wussten die noch nicht, ob sie den Addon machen oder nicht. Und dann haben sie immer so pro Patch immer so ein, zwei Quests reingehauen, damit die Leute was zu tun haben, ne? Und das sind halt ungefähr so um die 50 Quests, die von Bring mir mein Mittagessen bis zu Das Chocobo stinkt, änder was, zu tun haben. Die waren furchtbar. Aber wenn man sich da durchgequert hat, fängt mit Heaven's Ward das Spiel wieder richtig gut an. Und ich finde die Story gut, ich finde die Charaktere, die in diesem Spiel drin sind, finde ich sehr gut. Die da auftauchen, finde ich cool. Bis auf einen, Alphinaut, fuck you, Alphinaut. Ich hoffe, Alphinaut stirbt, aber leider tut das nicht. Verdammt! Ich hasse Alphinaut. Flucht hasse ich Alphinaut. Das aber nur zu dem. Bei. Ansonsten, das Spiel ist sehr, also ich finde es von der Community her, finde ich es gut. Es macht Spaß. Die Raids sind cool. Die Spielewelt ist cool. Ich habe mich da drin echt verloren vor ein paar. Ich glaube, wann habe ich angefangen? Dezember oder so. Ich glaube, ich habe für ein halbes Jahr oder so mich komplett drin verloren und ich habe nur dieses Hauptding durchgespielt. Aber ich habe jetzt erstmal aufgehört, weil bei mir ist es mit MMOs immer so, irgendwann ist genug, aber irgendwann packt es mich wieder. Ja, bei mir ist tatsächlich mittlerweile so, dass ich bei MMOs, deswegen habe ich es jetzt auch lange Zeit nicht mehr gespielt, ich will mich auf die Geschichte einlassen und durch das, dass man halt in Final Fantasy doch ein bisschen mehr Zeit investieren muss als bei anderen MMOs, konnte ich jetzt eine ziemlich lange Zeit nicht mehr damit spielen, weil es einfach zu großer Zeitfresser war. Ja, mega großer Zeitfresser. Aber du kannst doch, ja, ich bin halt immer rein, hab nach meinen Sachen geschaut, die ich verkauft habe, hab vielleicht noch ein, zwei Dungeons gemacht. Oh, schon wieder 6 Stunden vorbei, scheiße. Weißt du, wie das ist, wenn man nach einem Jahr mal wieder anfängt und sich wirklich wieder von null auf reinarbeiten muss? Ja, das kenne ich. Und da brauchst du am Anfang die Zeit, die ich momentan leider nicht habe. Und ich sage wirklich leider, weil ich es echt super gut finde. Ich finde es super. Es gibt mittlerweile, gibt es, lass mich schauen, 1, 2, 3, 4 Add-ons. Das neueste ist Shadowbringer. Das heißt, noch, nee, warte, Quatsch. 1, 2, 3 Add-ons. Das dritte ist Shadowbringer. Das heißt, du hast halt auch, hey, selbst die Bösen sind gar nicht so schlimm. So nach dem Motto. Und ja, selbst die Dunkelheit ist gar nicht so schlimm, wie ihr dachtet und so weiter. Aber ja, ich find's gut. Ich find's echt super. Und ich bin froh, dass das Entwicklerteam komplett ausgetauscht wurde. Dass dann der jetzige Verantwortliche Yoshida ist es. Naoki Yoshida, dass der das übernommen hat und damit das Spiel gerettet hat, tatsächlich. Und deswegen bekommen wir so viele Add-ons. Was ich sehr gut finde. Ja. Also das finde ich super. Ja. Und für mich, ich meine, ich habe auch die Komplettversion habe ich gekauft mit allen existierenden Add-ons und dem neuen für 30€ oder so. Das war auch okay. Es gibt auch immer viele Deals und ich muss tatsächlich sagen, für mich persönlich ist Final Fantasy XIV aktuell der einzig wirklich relevante Konkurrent im Online-Rollenspielbereich für World of Warcraft. Das ist nicht schwer, weil World of Warcraft hat nämlich keine Story. Ja, aber du musst überlegen, gerade weil es nicht so schwer ist, weil du nur Story bieten müsstest, ist Final Fantasy XIV das einzige von den 10.000 Online-Rollenspielen, die es gibt, die es geschafft haben, mehrere Add-ons erfolgreich rauszubringen und auch in einem Abo-Modell zu fahren. Ja, das stimmt. Ich kenne zumindest aktuell kein anderes, das erfolgreich jetzt schon im vierten Add-on ist und immer noch ein Abo-Modell fährt. Bis auf WoW eigentlich keins, soweit ich weiß. Obwohl, vielleicht noch, warte, wie heißt's? EverQuest? Nein, EverQuest mittlerweile auch free. Gott. Ja, und selbst wenn es welche mit Abo-Modell gibt, dann haben die aber nicht so erfolgreich weitergemacht, dass jetzt Add-ons rauskamen. Wirkliche Komplett-Add-ons. Ich glaube nicht, nein. Ich bin mir gar nicht sicher. Also ich kenne halt nur, was von Addons an der Anzahl angeht und von der Bezahlweise, also wenn du dieses monatliche bezahlen, kenne ich halt wirklich nur noch Final Fantasy 14 und WoW und das war's. Die ja tatsächlich noch erfolgreich sind. Die restlichen sind alle Free-to-Play mittlerweile. Ja, das, also wie gesagt, drum ist für mich Final Fantasy 14 der einzig wahre Konkurrent, weil es macht halt viel anders und das ist gut. Ja, es hat sich einen eigenen Markt geschaffen in einer Übersättigung von Online-Rollenspielen. Richtig, ja. Finde ich super. Und ich finde auch, wenn man es mal, also man kann es mittlerweile immer wieder antesten, es geht bis Level 20, kann man das Spiel spielen. Und ich finde das, wenn man Interesse daran hat, kann man sich tatsächlich das Spiel mal anschauen, finde ich. Also tut kein weh, dass man es mal runterlädt und mal ausprobiert, wenn man Interesse daran hat. Man muss ein bisschen Einarbeitungszeit mitbringen, aber ich finde, wenn man tatsächlich an Final Fantasy interessiert ist und an der Welt interessiert ist, kann man sich doch schon gut einarbeiten. Vor allem, wenn man an guter Story interessiert ist. Richtig, guter Story für ein Online-Rollenspiel interessiert ist. Ja. Das muss man dazu sagen. Kommen wir aber... Wollen wir wirklich schon die guten Stories verlassen? Leider ja. Kommen wir zu meines Erachtens dem schlechtesten, beschissensten, unglaublich nervigsten, grauenhaftesten Final Fantasy, was es bis jetzt gegeben hat. Und zwar Final Fantasy 15. Backstreet Boys The Game. Backstreet Boys The Game. Wie ich es immer, solange ich es gespielt habe, gern bezeichnet habe. Wahrscheinlich lynchen uns jetzt einige für diese Meinung. Aber Boy es ist Band immer noch, es ist, wie gesagt, nur unsere persönliche Meinung. Ihr dürft uns gern lynchen, wenn ihr nicht einverstanden seid, eure eigene Meinung haben, aber es ist Backstreet Boys, The Game für uns. Boybands, The Game, richtig. Dieses Spiel ist eine absolute Katastrophe in jeglicher beschissener Hinsicht. Storytechnisch nicht existent, null. Die kannst du in zwei Sätzen kannst du die abhandeln. Ein kleiner nerviger Pisser namens Noctis, ne, ist auf der Reise, um seine Verlobte zu heiraten. Durchs Land, um einen Krieg zu verhindern. Darum geht's in dem Spiel? Ich hatte das immer so verstanden, mein Daddy ist tot, ich will ihn rächen. Das erlebst du ja dann noch. Und, ich hab's ja durch und für mich war es immer, oh, Noctis musste fliehen und jetzt muss er sich vor den Angreifern verstecken, aber eigentlich will er sich an den Angreifern rächen. Und ab und zu schreibt er halt mit seiner Love Story. Die ursprüngliche Story ist, du und deine unglaublich nervigen Nebencharaktere, bis auf einen einzigen, der ziemlich cool ist und der Rest kompletter Bullshit, sind mit einem tollen Auto unterwegs, weil du bist der Königssohn. Du heißt Noctis Lucis Caelum. Gesundheit. Genau richtig, also einfach nur Noctis. Und du bist der Kronprinz des Königreiches Lucis. Gottes Willen. Und du bist einer dieser vier Charaktere, die durch die Gegend fahren mit dem Auto und du bist eigentlich unterwegs zu deiner Verlobten, um sie zu heiraten, um irgendwie was zu verhindern. Das ist das, was dem Protagonisten vorgegaukelt wird. Aber als Richtig. Spieler, weil du kommst ja nicht wirklich weit, ist die eigentliche Story, dein Daddy wurde verarscht. Dein Daddy wurde umgebracht. Jetzt musst du den ganzen Kack richten, weil du ja der Thronerbe bist und jeder hinter dir her ist. Und du musst dich jetzt auf die Reise begeben, um 13... Warum die Frage 13? 13 Königswaffen zu finden, um den Oberbösewicht, der wohl der dümmste und schlecht geschriebenste, beschissenste Bösewicht ist, den ich jeweils in meinem Leben erlebt habe in dem Final Fantasy, aufzuhalten. Du vergisst immer 13-2. Ich fand das tatsächlich noch ein Ticken schlechter. Und ich finde 15 Katastrophe. Absolut. Der Bösewicht in dem Spiel ergibt keinen Sinn. Der Bösewicht in dem Spiel ergibt absolut keinen Sinn. Aber wenigstens die Protagonisten ergeben Sinn, wenn man sie als Boyband sieht. Der Protagonisten, pass auf, bei den Protagonisten ist es folgendermaßen. Du hast Noctis. Noctis hat keine Persönlichkeit. Dafür sind seine gespaltenen Persönlichkeiten die Leute, mit denen rumrennen. Du hast den Vernünftigen, das ist Ignis. Der Typ trägt eine Brille, deswegen ist er auch vernünftig. Du hast den, der plant und so weiter, der sozusagen die vernünftige Stimme der Gruppe. Du hast den nervigen Typen, der sich für witzig hält, das ist Prompto. Ich hasse Prompto. Möge er ersticken. Ich hasse ihn einfach nur. Und du hast den draufgenannten Typen namens Gladio, wo der mehr Muskeln als Hirn hat. Ja. Es ist sehr interessant, wie ich die scheiß Namen immer noch weiß von dem Dreckding. Aber sie haben mich so ins Hirn gebrannt, weil es so mies war. Weil es so schlecht war. Der Bösewicht ist ein Kerl namens Arden, der pisst ist, weil er nicht auf den Thron darf. Deswegen hat er deinen Vater umgebracht und will die Welt verdunkeln. Spoiler, er schafft's am Ende. Was hat's ihm gebracht? Ja, er sitzt halt da. Macht nix. Ja, was bist du für ein hirnloser Charakter? Ja, und wir haben ja nicht nur die hirnlosen Charaktere, sondern auch die nutzlosen, Gott. Weil wir vorher bei den anderen Teilen von nutzlosen Charakteren gesprochen haben. Es gibt in diesem Spiel nur nutzlose Charaktere. Die sogenannte Verlobte ist eigentlich nur dazu da, damit Noctis die Stadt verlässt und der Gegner den König killen kann, weil Noctis interessiert sich weniger für seine Verlobte als für Klopapier. Ja, das ist wahr. Ich meine, Achtung, Spoiler, ihr passiert was echt Schlimmes und Noctis, es ist scheißegal. Sie stirbt. Fertig. Ja. Niemand sollte dieses Spiel spielen müssen. Sie stirbt. Und Noctis steht dran und denkt sich, hey cool, ich hab die nächste Fucking Luna Freya, oh Gott. Ich war so nutzlos in dem Spiel. Ganz ehrlich, ich habe mich eigentlich gefreut, weil bei den Trailern, die ich zuerst gesehen habe, habe ich immer vermisst, irgendwo, dass in diesem Spiel auch ein weiblicher Charakter auftaucht, der nicht sexistisch geprägt ist. Ja, ich rede von dir, Sid. Und dann habe ich mich gefreut. Luna Freya, sie sieht normal aus, hat eine normale Oberweite, hat auch normale Proportionen, zieht sich normal an, ist jetzt nicht irgendein Sexsymbol, dann taucht sie erstens nie auf, außer in Texten, die von einem Hund überbracht werden. Stimmt, ja. Die flirten über einen Hund. Ich habe mich schon gefragt, ob die Hunde eine Beziehung haben. Vielleicht. Und dann trifft Noctis sie endlich mal und dann lässt er sie sterben. Du triffst sie nicht mal. Du triffst sie nicht mal. Du weißt nur, sie stirbt. Das war's, du triffst sie nicht mal. Moment, in dem Spiel. Noctis kämpft gegen den Leviathan, der am Ende auch sie stirbt. Das ist der einzige Punkt, an den ich mich exzessiv erinnern kann, weil er mich so angekotzt hat. Weil der Kampf komplett scheiße war. Da gibt's einen Charakter, den ich mochte, in dem gesamten Spiel. Und Noctis, mein Hauptcharakter, ist dumm wie Brot und schafft es nicht, sie zu retten. Ihm ist alles andere wichtiger als sie. Da sieht man, wo die Liebe her ist, ne? Ja, richtig. Das Spiel, grafisch hübsch, wirklich. Es ist wirklich, wirklich hübsch, das musst du zugeben. Es ist echt schön. Ja, es war super. Die Effekte sehen so geil aus. Die Beschwörungen aus irgendeinem... Die Beschwörungen, die du dir extra... Das heißt, ja, du musst die Beschwörungen holen, wie zum Beispiel Leviathan oder wie ist der andere, dieser Glatzenheini da, riesengroß mit seinem Dingens und die... Kannst du dann anwenden und benutzt sie kein einziges Mal? Ich konnte nur einmal eine Beschwörung machen und das war im Tutorial. Ich konnte ein einziges Mal eine Beschwörung machen, zufällig. Und das war bei so einem komischen Camp, was man da übernehmen konnte. Und das war's. Seitdem konnte ich kein einziges Mal so eine beschissene Beschwörung machen. Das Spiel, es sieht hübsch aus, aber das Spiel war Katastrophe. Unter aller Sau, was Geschichten angeht, das Schlimme, was Protagonisten angeht. Vom Kampfsystem. Am Anfang musst du dir so ein ekelhaftes Kampfsystem aneignen, wo du dich ja eigentlich instinktiv, zumindest geht's mir immer so, ich persönlich, wenn mich in ein Kampfsystem einarbeite, freue mich drauf, irgendwann meine ganzen gelernten Skills an dem letzten Boss auszutoben und ihm zu zeigen, hey yo, ich habe einen richtigen Skill antrainiert, ich zerleg dich nach Strich und Faden. Nicht so Final Fantasy 15. Nein, bei Final Fantasy 15. Ab einem gewissen Punkt gibt es einen Timeskip und du bekommst eine Ultrawaffe, die eigentlich alles zerlegt. Und du musst dich null anstrengen. Ab Kapitel 13, was übrigens nur ein Schlauchlevel ist, oh Wunder, Square, hat man sich da selbst veralbert. Sowas aber auch. Kriegt man einen Ring, oder besser gesagt, wie ich ihn nennen gehe, den I-Win-Button-Ring, in dem du nur Kreis gedrückt halten musst und die Sache hat sich erledigt. Und das übrigens auch Waffen, beim Endboss. Die vorherigen Waffen, die du gesammelt hast, sind im kompletten Ende nutzlos. Komplett nutzlos. Das Einzige, was du machst am Ende, ist den I-Win-Button drücken, ihn ab und zu angreifen, verwirrt sein, ob du jetzt angreifen darfst oder nicht, weil du keine Ahnung hast, ist es jetzt eine Zwischensequenz, weil sich der Charakter so komisch bewegt oder nicht. Und dann am Ende gewinnst du. Und das war's. das war's. Dieses Spiel ist Katastrophe. Ich hab. Ja, Als ich gehört habe damals, als das Spiel rausgekommen ist, ich habe es angefangen zu spielen. Es war okay, die Nebenmission war unglaublich langweilig und einfach nur nervtötend nach einer Zeit. Es war einfach nur, entweder töte dies, töte das oder fahr da hin, hol mir was und fahr zurück. Das war's. Mehr hast du nicht gemacht. Du konntest dein Auto sogar später verwandeln in ein Flugzeug, was ich nicht mal wusste, weil ich das nie gemacht habe, was mich nicht interessiert hat. Ja, anscheinend, ja, keine Ahnung. Ich habe scheinbar wirklich so viel verpasst. Ich habe irgendwann, hieß es ab Kapitel 13, haben viele Leute sich beschwert, dass das Spiel ab Kapitel 13 komplett scheiße wird und komplett langweilig wird. Und ich dachte mir so, alles klar, gut. Die haben das Spiel, die patchen immer wieder Sachen rein. Ne? Also alles klar, gut, Square. Ihr habt mir also ein unfähiges Spiel verkauft. Kein Problem, gut, dann lasse ich stehen. Hab stehen gelassen für circa 2 Jahre. Ne? Bis kein Haar mehr danach gekräht hat. Dann habe ich es wieder eingelegt und habe es durchgespielt. Und das, was sie dazu gebaut haben, war nutzlos. Ja, hat du hast mir mal erzählt, keinerlei Hinsicht, was sie alles eingebaut hatten. Und dann habe ich dir gesagt, hat aber jetzt die Story nicht wirklich verändert. Nee, hat die Story nicht mal verbessert. Also sie haben, was sie da eingebaut hatten, waren extra Dungeon. Die haben das 13. Kapitel ein bisschen mehr ausgebaut. Warum, wenn ich schon allein mit den Charakteren nicht mehr Zeit verbringen will? Was fällt euch ein? Wieso gibt ihr mir noch extra Spielzeit dazu? Was soll denn der Scheiß? Gibt mir weniger Spielzeit. Lasst mich von mir aus nur in einen Raum gehen und die Sache hat sich. Oh, das Spiel war so grauenhaft. Das war ein unglaublicher Erfolg in Japan. Ja. Was unter anderem auch an den tollen Fuckboys lag, die es in dem Spiel gab. Es war auch bei uns nicht so übel. Es war auch übrigens das erste Open-World-Ding. Wobei du gar nicht sagen kannst, dass es Open World ist. Also ich muss ehrlich sagen, die Open World ist eine Lüge. Die Open World ist eine komplette Lüge, weil du schaltest die Sektoren frei. Ja, außerdem kannst du mit deinem Auto von A nach B fahren. By the way, du brauchst nicht selbst fahren, sondern du steigst ein. Gott sei Dank gab es irgendwann die Überspringfunktion. Du steigst ein und musst von A nach B fahren. Dann kannst du dich hinsetzen, kannst feine Fantasy-Musik hören und kannst den Leuten zuhören, wie sie miteinander sich unterhalten. Oder du machst es wie ich, drückst auf Überspringen und darfst jedes Mal 5 Minuten lang laden. Ja, aber du darfst auch nicht alles überspringen. Manche Fahrten musst du machen. Ja, manche Fahrten musst du leider machen, weil sie trotzdem ewig dauern. Ich muss ehrlich sagen, die Open World, das ist einfach nur gelogen gewesen, weil du hast eine schöne Map bekommen, durftest aber nie überall hinfahren. Bis auf irgendwann kurz vor Kapitel 13, wenn du jeden Sektor freigeschalten hattest, dann durftest du dich auf der ganzen Map bewegen. Hast du allerdings Kapitel 13 gestartet, warst du wieder im Schlauchlevel. Richtig, ja. Also das war Illusion davon. Und was ich 15 furchtbar nie verzeihen werde, ist, dass sie den Run-In-Character schlechthin zu einem lustvollen Sexobjekt, und das entschuldige ich mich gleich, wenn ich das einfach so profan sage, aber sie haben Sid, der einen in jedem Teil begegnet und eigentlich immer irgendwie witzig, cool oder ernst zu nehmen oder sonst irgendwas war, diesmal als Frau dargestellt, worauf ich... Haben sie zu einer sexy Cosplayerin gemacht? Ich hatte mich drauf gefreut, dass Sid einfach mal als Frau, ich habe dann auch vorab gelesen, als Mechanikerin, boah, habe ich mich gefreut. Ich habe mich so gefreut, ja, eine Mechanikerin, voll cool. Einfach so eine richtige Maschinen-Nerd, ausnahmsweise mal als Frau, um mit Klischees zu brechen, ist ja echt geil. Und dann habe ich gesehen, was da um die Ecke kam. Ja. Das war mehr Sexobjekt als wirklich Mechaniker. Mit aus irgendeinem Grund Südstaaten-Akzent, um sie noch dümmer darstellen zu lassen. Ich habe es ehrlich nicht verstanden. Wow! Wieso musste sie so aufreizend, halbnackt mit überdimensionaler Oberweite dargestellt werden? Ich habe mir die Sache da zusammengereimt. Sie haben das im Sinne der Cosplayerin getan. Wie meinst du? Ha? Wie meinst du im Sinne der Cosplayerin? Weißt du, wie oft das Ding gecosplayt wird von Frauen? Das ist brutal. Ah ja, verstehe. Ja, aber man könnte es auch cool machen, weil auch solche Charaktere wie Aeris, Tifa werden oft gecosplayt und die haben bei Weiben sogar Aeris. Das war das erste Mal, dass die das noch mehr an. Das war das erste Mal, dass die das so richtig auf sexuell gemacht haben. Gut, okay, Tifa hat immer noch riesengroße Dinge, mit denen sie sich ersticken kann, ist klar. Aber, diese aber schon verkleinert haben, ja. Es ist aber nicht so schlimm wie bei Sid tatsächlich. Also so schlimm in der Art von, wie sie sich anzieht und wie sie sich verhält. Ach Gott. Das ist tatsächlich was der erste Spiel? Teil, wo ich mir gedacht habe, ich wünschte echt, es gäbe diesen Sydney nicht. Was ich mir tatsächlich das Beste an dem kompletten Spiel meines Erachtens ist das 3D-Essen, was du dort kochen kannst. Das 3D-Essen ist das bestmodellierteste im kompletten Spiel. Damit habe ich mich nie beschäftigt. Und es sieht wunderschön aus und man kriegt richtig Hunger, wenn man das selbst essen möchte. Dieses Neben-Mini-Spiel hat mich nie interessiert. Du konntest, der Ignis ist der Koch der Gruppe, der übrigens später erblindet und immer noch der Koch der Gruppe ist. Why not? Du kannst so verschiedene Sachen sammeln und dann irgendwann sitzt dann halt so der Olle Ignis da und sagt, ha, I've got a new recipe. I've got an idea for a new recipe. Und dann schreibt er das auf. Meistens kopiert er, was er halt im Restaurant gegessen hat, aber gut, okay. Und das kannst du dann selber nachkochen und dann wird das so auf den Teller geschoben. Das macht so Bass für eine Zeit lang. Dann wird das so auf den Teller geschoben, wird das so auf so einen Tisch geslidet. Mhm. Und dann siehst du das perfekteste, modellierteste und hübscheste Essen, was du je gesehen hast. Es sieht wunderschön aus, du möchtest es am liebsten auch probieren. Und der Rest des Spiels ist kacke. Ja. Furchtbar. Aber eine absolut Frage furchtbar. An dich, weil ja. du es ja auch durchgespielt hast. Du wusstest auch, dass es in dem Spiel zwei Sids gab. Ja, der alte Sid. Genau. Weil wir ja vorher nur über... Ist mir gerade gekommen, Moment. Wir müssten schon klarstellen, von welchem Sid wir reden. Also von Sid. Oh Gott, nein, nicht der männliche Sid in dem Auto. Das muss nicht sein. Nicht, dass jetzt alle denken, was denken die Typen? Der alte Opa war doch gar nicht so aufreizend. Hat viel zu viel angehabt, viel zu wenig angehabt. Nee, Sid ist tatsächlich die Mechanikerin, die, sie hieß Sidney, stimmt, ja, und er ist Sid, ja. Ja, aber sie wird, glaube ich, immer auch als Sid. Ja, man sagt auch, nee, man sagt tatsächlich, nee, man sagt Sidney zu ihr. Echt? Weil ich oder weiß nicht, Cindy. Ich hab immer ja, man sagt Sidney zu ihr, aber sie heißt Cindy. Dass ja. ihr Kürzel auch Sid war, weswegen es mich so aufgeregt hat. Sie heißt Cindy, aber man sagt Sidney zu ihr wegen ihrem Dingens. Das ist, also Sid ist halt ihr Großvater. Das ist halt dennoch, ach Gott. Das Spiel hatte auch zum allerersten Mal DLCs. Echt, die hieß Cindy? Ja, die hieß Cindy. Die ich heißt, dachte echt, die hieß Sidney. Cindy Orem. Die heißt Cindy Orem. Ihr Spitzname ist Sidney. Kein Scheiß. Okay, dann haben sie tatsächlich nur die Anspielung, weil der Opa Sid ist, dass sie auch dieses... Sid deswegen nennen sie es Sidney, richtig, ja. Ah, okay, ich habe mich echt nicht genug mit dem Spiel beschäftigt. Ich lese das auch nur nach. Hallo, denkst du, ich beschäftige nochmal mit der Scheiße. Ja, stimmt, jetzt es lese hatte ich auch ein, es hatte auch drei DLCs, vier DLCs mittlerweile, die komplett sinnlos waren, weil in ab einer bestimmten Zeit verschwinden deine drei Charaktere, die mit dir rumlaufen, verschwinden ab und zu für eine Zeit. Irgendwann kommen sie wieder und erzählen dir, was passiert ist. In den DLCs spielst du das, was passiert ist. Wo ich mir gedacht habe, warum soll ich das, was ihr mir erzählt habt, nochmal nachspielen? Das ergibt keinen Sinn. Es hat mir also gereicht, dass sie es mir kurz erzählt haben. Die DLCs so sind nutzlos. Es gibt noch eins zu Arden, was dann sagt, ja, warum ist denn Arden so böse? Ja, weil Arden ein kleiner Pisser ist, der nicht auf den Thron darf. Ganz einfach. Was brauche ich kein DLC für? Scheiß auf das Spiel. Furchtbar, echt. Das ist auch eins der ersten Final Fantasies, bis abgesehen von Final Fantasy 14 Online, mit einer deutschen Sprachausgabe. Diese deutsche Sprachausgabe ist Katastrophe. Ich kann da gar nichts zu sagen, weil ich hab's in der englischen Sprachausgabe gespielt. Ich auch. Ich hab's danach auch auf Englisch gestellt. Ich wusste gar nicht, dass es Deutsch gibt. Ich musste das komplette Spiel auf Englisch stellen, weil die Untertitel nicht mit dem Gesprochenen und Übersetzten übereingestimmt haben. Was mir wieder tierisch auf den Sack ging. Deswegen habe ich das komplette Spiel auf Englisch gestellt. Ich habe mir die deutsche Sprachausgabe angetan für genau 10 Minuten. Musste halt kotzen und habe umgestellt. Ja, furchtbar. Ich muss ehrlich sagen, das Spiel ist so, absolut, Achtung, Sarkasmus, gut gewesen, dass es das einzige Final Fantasy der gesamten Serie ist, dass es noch nicht geschafft hat, von mir gekauft zu werden. Wenn sich das Spiel selbst beendet, ich hab's mit den Worten... Ich hab's damals von dir geliehen, hab's durchgespielt, ja, und hab gesagt, ich warte mal, bis ich's für einen Zehner in der Grabbelkiste finde. Und selbst dann hast du es noch nicht gekauft. Ich hab's bisher noch nicht im Schrank. Es fehlt eigentlich zu meiner kompletten Final Fantasy Sammlung aktuell der 15. Wenn sich ein Spiel selbst beendet mit den Worten "It's finally over", dann weißt du genau, es ist selbst froh, dass es vorbei ist. Gott, war das eine Scheiße. Bin ich froh, dass das Spiel keine weitere Nachfolge gekriegt hat. Da bin ich so froh drüber. Es hatte natürlich auch noch einen Film, weil die haben einen riesengroßen Hype und einen Markt auf Ding um das Ding gerissen. Das Ding hat ja auch noch einen Film, und zwar Kingsglaive, was eine Beleidigung meiner Intelligenz war, der Film. Das war die Vorgeschichte zu dem Spiel. Komplette Scheiße. Ja, den habe ich mir leider gekauft. Kompletter Müll, nutzlos, brauchst du dir nicht angucken. Ist halt nur, du erfährst halt, dass sein Vater stirbt und wie. Er wird gespielt von Sean Bean, was ich ganz lustig finde, aber das war's auch. Also, blech. Dann gab's noch dieses komische Handyspiel, was die ganze Zeit gespielt haben, dieses Justice Monsters 5. Das war anscheinend auch ein Handyspiel, das hat's auch gegeben. Mittlerweile offline, spielt keiner mehr. Gott sei Dank. Da gab's noch eine Pocket-Version davon für Handys. Es die gab mittlerweile zu viele auch, Ableger davon, ganz ehrlich. Ja, die mittlerweile auch für Konsolen erschienen ist, die halt in hässlicher Grafik kannst du das Spiel nochmal spielen, so wozu? Okay, warum nicht? Vielleicht lenkt es die hässliche Grafik von der Story ab. Nicht mal das wird so würde ich schaffen. Und dann gab es noch einen Multiplayer-Part, der eine dreiste Kopie von Monster Hunter war. Den sie doch dazu entwickelt haben. Ja, das war eine absolut dreiste Kopie von Monster Hunter. Uninspiriert, langweilig gemacht, absolut furchtbar, ein Haufen abgekupfert, nichts Halbes, nichts Ganzes, Schrott. Spielt vermutlich eh keiner mehr. Aber dazwischen war cool. Aber das war es auch wieder. Also, für mich das Spiel tatsächlich gab es nur Luna Freya. Nicht mal das hat mich da aufgeheitert an dem Ding, ganz ehrlich. Es war tatsächlich der einzige Lichtblick, weil sie der einzige für mich runde Charakter war. Katastrophe, das da. Doch, ich will nie wieder was davon hören. Ich will nie wieder von Noctis irgendwann hören. Irgendwann muss ich es mir noch kaufen, dass meine Sammlung komplett ist, aber. Ich finde es ja sehr interessant, in der PC-Version, die gibt es ja mittlerweile auch für das Ding, gibt es eine Mod, dass du Noctis gegen einen schwarzen Blob austauschen kannst und der hat mehr Charakter als Schwarz Noctis. Der hat mehr Persönlichkeit als Noctis. Katastrophe. Loch. Furchtbares Spiel. Grauenhaft. Okay. Dann verlassen wir doch dieses grauenhafte Spiel. Verlassen wir dieses grauenhafte Spiel und kommen wir zum neuesten Ableger der Final Fantasy Geschichte, und zwar Final Fantasy VII Remake. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Das wird jetzt wahrscheinlich kontrovers. Das wird ein bisschen kontrovers. Ich habe mich auf dieses Spiel tatsächlich gefreut, nachdem ich auch die Demo dann endlich mal gespielt hatte. Habe ich mich auf dieses Spiel tatsächlich gefreut, habe mir dieses Spiel in der 90 Euro teuren Special Edition gekauft und habe es bereut. ich habe Final Fantasy VII Remake gespielt bis zu einem bestimmten Punkt und habe dieses Spiel danach in den Schrank gestellt und habe mir gesagt, ich spiele nicht weiter, weil ich mag es nicht mehr. Ich mag es nicht. Ich habe es probiert. Ich habe es echt probiert. Ich wollte mich in dieses Spiel einfügen. Ich wollte Teil davon sein, weil ich habe Final Fantasy VII, in dem Bereich, den ich gespielt habe, und zwar komplett Midgard, hat mir gefallen. Also wollte ich mich auch wieder umsehen, diesmal in einem schönen 3D. Dieses Spiel ist meiner Meinung nach nicht gut. Es ist nicht komplette Scheiße, so wie 15. Aber es ist nicht gut, finde ich. Und da kommt jetzt die Kontroverse. Ja, das kommt Ich habe es mir genauso wie du auch in der 90-Euro-Edition gekauft für das Steelcase. Und eigentlich nur mit dem Steelcase. Ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Ich finde es ein solides Spiel. Es hatte seine Momente. Es ist jetzt nicht der absolute Burner und nicht, wie ich schon oft gehört habe, the Game of the Year. Nee, weil, das ist auf gar keinen Fall. Wie habe ich es dir erklärt, als ich es durchgespielt hatte? Stefan, es ist ein solides Spiel gewesen. Es war okay. Aber irgendwie, es fehlt was. Es ist nicht Final Fantasy VII. Es gibt mir nicht das gleiche Gefühl, dass ich, selbst wenn ich jetzt Final Fantasy VII Classic, also das von damals, anfange, würde mir Midgar in den 3 Stunden, die ich spiele, immer noch ein Stück mehr geben als die, lass mich überlegen, 20 Stunden, die ich hier im ersten Durchlauf gebraucht habe. Das ist auch so ein Ding. Wenn mir das Original von dem, was ich gesehen habe, halt ein bisschen nach Midgar, hat mich mehr gefesselt. Ja, es ist halt das Problem von... Weil es nicht dahin geklebt wurde mit einem Kaugummi, ne? Und gezogen wurde bis zum Erbrechen. Ich muss auch ehrlich sagen, es ist zu lang. Es verdient auch nicht den Titel Remake. Nicht so ganz. Weil nicht so ganz, in dem Remake erwarte ich, es muss nicht 1:1 dasselbe Spiel sein. Bei Gott, bitte nicht. Ich bin um manche Neuerungen froh und um manche neue Mechaniken, die drin sind, echt verdammt froh. Aber ich sag immer, in einem Spiel gibt es dann Schlüsselsequenzen oder Schlüsselerlebnisse, die dem Spieler oder dem Kunden ein gewisses Gefühl geben. So ein richtiges Wow, cool. Und das muss man nochmal nachstellen können. Und meines Ansehens nach, was bei mir halt fehlt, ist, sie haben Elemente, die damals super waren, wie mein Lieblingsbeispiel, wenn du im Walmart bist und das Kleid für Cloud suchen musst. Damals hat jedes Minigame, jede Entscheidung, die du getroffen hast, Auswirkungen gehabt, welchen Gegenstand du bekommst. Ob du zum Beispiel eine blonde Strohperücke oder eine Seidenperücke bekommst. Und je nachdem, wie gut du dich angestellt hast, bist du entweder im Gangbang-Room aufgewacht, im Slave-Room aufgewacht oder beim Don. Und jetzt im 7. Teil ist es eigentlich wurscht, was du machst. Du suchst dir verschiedene Kleider mit übrigens Präferenzen, die du aus vorherigen Kapiteln nicht in dem Walmart spielst, sondern aus deiner Verhaltensweise aus vorherigen Kapiteln. Nur für ein Achievement, das dich satte 6 Stunden kostet, wenn du es gezielt angehst. Und es ändert nichts am Ending. Du endest immer im selben Raum. Mit der dümmsten Erklärung ever. Welche? Der Don wählt dich, weil du ihm Widerworte gibst und er steht drauf. Oh Gott. Du widersprichst ihm, darauf steht er und drum nimmt er dich, egal was du tust. Oder welche Kleidung du hast oder welche Kleidung die anderen haben. Lass mich mal ganz kurz ansprechen, was ich in dem Spiel nicht gut fand, was mir nicht gefallen hat. Erstens, ich hasse die Bewertungen von dem Spiel. Absolut grundtief. Weil unter anderem wird auch gesagt, das ist das schönste Spiel, was sie hier gespielt haben. Das ist nicht wahr. Dieses Spiel sieht zwar gut aus, aber für mich ist es kein Next-Generation-Spiel. Für mich sieht das Spiel aus wie PlayStation 4-Grafik am Anfang der PlayStation 4. Ja, andere Spiele, die so aussehen wie Final Fantasy VII Remake, werden abgestraft dafür, dass sie so aussehen. Ja, du musst halt zugeben. Dieses Spiel nicht. Wenn du in diesem Spiel nur auf die Charaktere achtest und auf die Hauptszenerien, ist es eine gute Grafik. Was es aber dann wieder ganz stark nach unten reduziert, wenn du mal genauer hinschaust. Die Hauptcharaktere sind alle wunderschön animiert und sehen auch wunderschön aus. Alle Nebencharaktere sehen gleich aus oder sind polygonarm. Oder du hast es zum gibt Beispiel eine Hintergrund. Oder es fehlen komplette Texturen. Richtig. Oder du hast kompletten Texturen matsch. Oder wo du denkst, sowas geht heute nicht mehr durch. Sowas geht heute nicht mehr durch. Aber das ist das schönste Spiel auf der PlayStation. Bitte was? Nein, es ist nicht. Es ist halt, glaube ich, ein bisschen mit dem, da siehst du, wie Hype gut funktioniert. Der Hype hat es geschafft, die Schnitzer des Spiels auszublenden. Ja. Alle sind so gehypt gewesen und es hat auch ein gutes Feeling gehabt. Es war, wie gesagt, für mich persönlich ein solides Spiel. Aber halt auch in gewisser Art und Weise eine Enttäuschung, weil ich nicht dasselbe Feeling bekommen habe. Sie haben es nicht geschafft, dasselbe Gefühl rüberzubringen. Für mich ist es so, die Nebenquests in dem Spiel sind nutzlos. Müll. Nebenquests im Spiel sind die Müll. Strecken Das ist komplett immer dasselbe. Du hast in den einen Bereich hast du, finde mir 5 Kinder. Im nächsten Bereich hast du, finde mir 5 Katzen. In einem Bereich hast du, gehe dahin und töte das Monster. Im nächsten Bereich hast du, gehe dahin und töte das Monster. Du machst nur dasselbe. Ja, du machst nur dasselbe. Das streckt das Spiel halt locker mal, weil ich hab's ja einmal auch im Durchlauf gehabt, komplett ohne Quests. Das streckt das Spiel um satte fast 7-8 Stunden. Alter Schwede. Nur dann hast das Laufen der Nebenquests. Dann hast du, was ich auch furchtbar finde, im 13er haben sich alle beschwert, dieses Spiel besteht nur aus Schlauchlevels. Ne? Du hast keine Möglichkeit, dich auszubauen und so weiter. Es gibt keine großen keine großen Sachen zum Erkunden. Final Fantasy Rebirth besteht komplett aus Schlauchlimits. Man kann sagen, ja, auch im Original besteht Midgar eigentlich nur aus einem Schlauchlevel, kann man sagen. Warum dann kommt mir Midgar in der Originalfassung größer und besser vor als im Remake? Was übrigens hier lustige Randinformation, Midgar im Original ist vom reinen Aufbau eigentlich viel kleiner. Ja, weil auch, aber es kommt mir auch größer vor als das. Der Untergrund, die Kloake unten und so, das ist alles viel kleiner gemacht. Oder der Zugfriedhof. Ja, aber das ist auch. Ich glaube, das ist auch. Oder der die Grund, Stelle mit dem scheiß Roboterarm, die ich nervig und sinnlos finde. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum das Original offener wirkt als jetzt das Remake. Weil im Remake ist jedes Level etwas länger gezogen, du verbringst länger darin. Aber im Endeffekt, was tust du die ganze Zeit? Du bewegst dich nur geradeaus und versuchst irgendwelche Hürden zu überwinden. Mit Knopfmechaniken, Hebelrätseln, Armkranrätseln. Genau. Und deswegen kommt es dir nicht so offen vor, weil denk mal ans Original. Du hast viele Schlauchlevel-artigen Dinge gehabt, die aber so portioniert waren, bis du an Schlauchlevel gedacht hast, warst du eigentlich schon in der nächsten Umgebung. Und hattest einen Szenenwechsel, dann war es wieder was Neues. Das stimmt, ja. Aber dennoch, ich habe halt. Also ich habe es aufgegeben ab dem Zeitpunkt, wo ich mir ein Kleid zusammenbauen soll. Ab dem Zeitpunkt habe ich einfach aufgehört, weil ich gesagt habe, dieses Spiel macht mir keinen Spaß mehr. Es hat Dinge reingebracht, wir wollen nicht spoilern, weil es ist noch zu frisch. Ja. Es hat Dinge reingebracht, die mir nicht gefallen haben. Es hat für mich persönlich. Es hat auch Dinge reingebracht, die tatsächlich. Alice versaut. Ich hasse Aerith wie die Pest in dem Spiel. Ich hasse sie unerbittlich, weil sie mir so auf den Sack geht in dem Ding. Ich glaube tatsächlich, das liegt daran, dass früher die Texte, die du selbst gelesen hast, kommen anders rüber, als ob sie dir jemand vorsagt, als ob sie dir jemand einspricht. Weil es ist ja egal, welche Sprachausgabe du hast, ob Deutsch, Englisch, Japanisch, Chinesisch. Aber dir wird vorgegeben, wie sagt derjenige, der das spricht. Die Dinge. Wie sie ist, ihr Charakter richtig. Wird ihr vorgegeben. Und wenn du liest, was vorher nicht so war, hat deine was Fantasie, vorher so ein bisschen geschrieben wurde. Genau, deine Fantasie hat mit dem geschriebenen Text. Und ich glaube, wenn wir über das Original reden würden und Aerith beschreiben, würdest du eine andere Aerith beschreiben als ich. Ich finde Aerith im Original, sie ist zwar immer noch kindlich, aber sie ist auch verspielt und sie ist auch niedlich in so dem Sinne. Ja, siehst du, da haben wir schon den ersten kindlich, den ersten niedlich, Unterschied. Sie ist verspielt. So, wenn ich die Aerith aus dem Original sprechen würde, wäre das schon wieder ganz anders. Für mich war sie immer die etwas erwachsenere, jung Erwachsene, die zu früh erwachsen sein musste, aber ihre Freundlichkeit und Nächstenliebe immer noch nicht verloren hat, obwohl sie in dieser Kloake groß geworden ist. Das war sie für mich. Ja, genau. Genau. Und in dem Teil ist er einfach nur ein nerviges Spike, dass wenn ich erst nicht aufhört, die Fresse zu halten. Was so schlimm ist sie nicht, aber ja. Doch. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, hier werden wir Kontroversen haben, die wir nicht übereinander legen können, weil du hast deine Wahrnehmung gehabt, die auch für dich die richtige ist und ich habe es halt auch anders wahrgenommen. Für mich war es ein Ticken besser. Oh, glaub mir. Aber ich fand sie unglaublich nervig in dem Teil. Was für mich tatsächlich am störendsten war, im gesamten Game und ich habe mir schon überlegt, wie ich das rüberbringe, ohne zu spoilern, weil es einfach noch zu neu ist. Es war einfach so Kleinigkeiten, die unlogisch anders gemacht wurden, wenn man genau hinschaut. Ja, das stimmt. Aber ich will nicht sagen, was explizit, weil das wäre jetzt zu viel Spoiler. Wieder zu viel Spoiler. Über was wir noch ganz kurz eingehen sollten, ist das Kampfsystem, was meiner Meinung nach versaut ist. Moment. Das lass mich mal kurz neue Kampfsystem. Das Kampfsystem, was die sich da haben einfallen lassen, ist eine massakrierte Mischung aus 15 und dem Gambit-System vom 12, was nicht funktioniert. Na, tatsächlich, nein, das Gambit-System ist überhaupt nicht vorhanden. Deswegen sage ich ja, und das ist so ein kleines Thema, das kann man beruhigt auch ohne Spoiler im Kampfsystem erwähnen. Ich habe erfahren, wieso. Ich habe tatsächlich durch das, dass ich es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad nochmal begonnen habe, erfahren, wieso die KI so ist, wie sie ist. Das tut mir leid. Weil im Endeffekt ist die KI überall ausgelegt auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Weil dort musst du dich genauso verhalten wie die KI. Ja, die haben immer dasselbe System. Sie wehren ab, Sie gehen zurück, um auszuweichen. Und schießen komplett woanders. Gehen auf den Gegner zu, hauen 3-4 Mal zu. Und dann fangen sie wieder an mit Verteidigen, Ausweichen, Weglaufen, Hinlaufen, Zuschlagen. Zumal Square hat uns auch vollkommen angelogen, hat auch gesagt, ja, ihr könnt doch das normale Kampfsystem wieder spielen. Nein, kannst du nicht. Kannst du nicht. Das ist eine pure, komplette Lüge. Richtig, kannst du wirklich nicht. Und das Schlimme ist halt, es ist ja so, wie sie es aufgebaut haben, auch gar nicht mehr möglich. Nee. Weil du hast zu viele Funktionen, die darauf eingreifen, dass es Live-Action ist. Was mich so dermaßen stört, ist, es möchte unbedingt ein Live-Action-Rollenspiel sein, ist aber gezwungen, ein Rundendings zu bleiben, ne? Ein Rundenrollenspiel zu bleiben mit diesem ATB-Balken, ist es aber gezwungen und die wollten es unbedingt mit Live-Action machen, dass du halt nur noch angreifen musst. Also ich das muss ist sagen, das Problem, es hat, dass es nicht weiß, was es ist. Das Kampfsystem weiß nicht, was es ist. Tatsächlich null für mich von einem rundenbasierten. Es ist rein ja, Live-Action und ATB. Es ist aber so aufgebaut. Sie haben nur das Layout quasi behalten und jede Funktion, die du aus diesem klassischen Runden-Ding hältst, wie zum Beispiel ATB, wenn du sie anders beschreiben würdest, dann würde es auch ins Live-Action passen. Weil nichts anderes, ja. ATB ist nichts anderes als ein Aufladebalken für Sonderfähigkeiten. Und das hast du in jedem Live-Action. Hat das Ding auch wieder. In jedem Hat das Live-Action. Ding auch wieder, ja. Ja, ich weiß, hat das Ding auch wieder. Nur das Problem ist, wenn du nicht auf den Charakter wechselst, wie zum Beispiel Cloud, Tifa und Barrett hast du zum Beispiel in einer Party. Ne? Wenn du nicht auf Tifa wechselst, geht der ATB-Balken nicht drauf. Wechselst du nicht auf geringfügig nach oben. Geht der so langsam rauf oder fast gar nicht rauf. Das ist doch blödsinnig. Im vorherigen hat es doch auch funktioniert. Ja, es hat aber einen Grund, warum der nur so geringfügig hochgeht. Das warum? Liegt, weil du sonst zu stark bist? Nein, das liegt an der KI. Weil du kriegst die ATB-Ding nur nach oben, indem du angreifst oder angegriffen wirst. Und man kann das auch ein bisschen breaken in der Mechanik, indem man nicht diesen, den du wahrscheinlich meinst, den Part, den ich am seltensten verwendet habe, diesen runden kampfbasierten Modus, wo du in Zeitlupe den Kampf ablaufen lässt und deinen anderen Charakteren Befehle geben kannst. Nee, den habe ich nicht benutzt. Den würde ich nie benutzen, weil wenn du die Charaktere durcheinander wechselst, kannst du den Gegner kiten, indem die Charaktere, weil sie ja weglaufen voneinander, schön auseinanderstehen. Die Gegner greifen nach 3-4 Schlägen nämlich den, der gesteuert wird, an. Ja. Dann wechselst du zum nächsten, dann wird der angegriffen, greift zurück an und füllt seinen ATB-Balken ein bisschen auf. Und dann steuerst du den nächsten und gibst dem hier Live-Action. Ich mag das Kapitel. Und ganz am Ende vom Spiel, wenn du es zumindest nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad hast, sondern eins drunter, den höchsten schaltest du eh erst nach dem ersten Durchspielen frei. Eins drunter? Weißt du, ich habe mir gedacht, scheiße, ich spiele das Spiel einfach auch scheiße einfach. Weil es mir egal ist. Ganz ehrlich. Es gibt aber tatsächlich absolut egal ist. Für eine Spielweise, die ich habe, die ich tatsächlich vorher gern gewusst hätte. Widerwärtig. Die hat tatsächlich nur mit dem schweren Schwierigkeitsgrad zu tun, spoilert nichts in der Story, aber. Um Himmels Willen, wenn ihr im Endkampf Probleme habt, benutzt alles, was ihr habt. Das macht man normalerweise immer. Aber du kennst meine Spielweise. Ja, alles. Oh, ich habe nur 2 Elixiere. Nein, ich kann danach nochmal spielen in so New Game Plus. Die hebe ich mir auf. Und brauchst sie im schweren Modus dann auch nicht. Aber tatsächlich, der schwere Modus verbietet Gegenstände. Na, wie gesagt, ich mag's nicht, ich mag das Kampfsystem nicht, ich hab gelernt, Aeris zu hassen. Ich mag die Nebenquests nicht, ich mag wie der Aufbau des Spiels nicht, ich mag die Grafik nicht, ich mag das Spiel nicht, ich mag's einfach nicht. Ja, genau. Ganz einfach. Ich mag's einfach. Bei mir ist es genau umgekehrt, für mich ist es solide, es ist ein akzeptables Remake und das Einzige, was bei mir das größte Negativum ist, ist die Angst, wie lange sie für den nächsten Teil brauchen und wie sie den nächsten Teil verkacken. Wir werden sehen. Ich werde es mir nicht antun, weil ich habe gelernt. Es sei denn, ich mache wieder ein Steelbook dazu. Dann gucken wir mal. Nein. Nee, auf gar keinen Fall. Nein, ich habe gelernt. Ich werde mich nicht ein zweites Mal verbrennen. Das wird bei mir jetzt ewig im Regal stehen bleiben und nie wieder angerührt werden. Vielleicht werde ich es irgendwann mal durchspielen. Ich bin gespannt. Dann sagen, aber ich kann es dir ja dann zumindest leihen, weil ich habe mir nicht die Finger verbrannt. Dann musst du kein eigenes Geld dafür ausgeben. Wenn denn in 3 bis 7 Jahren mal der zweite Teil rauskommt. Sind wir realistisch, wenn in 10 bis 20 Jahren Teil 2 rauskommt. Ach komm, ich wollte es noch irgendwann erleben, bevor ich in Richtung Rente gehe. Wie gesagt, ich habe realistisch gesagt. Wenn die so weitermachen von den Parts, dann brauchen die 5 Parts. Und wenn sie dann immer 10 Jahre Sachen brauchen... Dann gab es auch neue Sachen, die sie eingeführt haben, Charaktere, die sie umgeschrieben haben. Das hat mir einfach nicht gefallen. Es hat mir einfach nicht gefallen. Fertig, aus Ende. Ich finde es kein gutes Spiel. Und mit diesen tollen, wunderbaren, positiven Eigenschaften... Ja, warum? Wir haben doch jetzt... Setzen. Ich finde, der letzte Part ist so cool, weil wir so kontroverse Abschätzungen von dem Spiel jetzt haben. Weil unsere Meinungen halt auch auseinandergehen. Das ist auch das Schöne. Wir brauchen nicht immer dieselbe Meinung haben. Wie mit 15. Dann sehen wenigstens oder hören wenigstens die Leute des Podcasts, dass wir uns nicht absprechen vorher und eine Meinung aufdiktieren. Hier gibt's keine Absprechung. Alles ist. Ich sitze hier mit Wikipedia drauf. Hallo? Ich sitze hier einfach nur mit einem Block und einer Tasse Kakao. Kakao, Block, passt. Naja, wunderbar, ja. Würde ich aber auch sagen, das war's dann für heute mit unserem kleinen Rentcast zu Final Fantasy. Bis auf 14. Das wird auch die Musik sein, die im Hintergrund spielt, weil das der einzig gute ist, den ich heute angesprochen habe. Danke euch fürs Zuhören und freut euch auf die letzte Episode des Final Fantasy Podcasts, in der wir über die ganzen Ableger reden, wie Tactics, Dissidia und so weiter. Bleiben wir doch dann nur bei Tactics. Dafür wird vermutlich die Hälfte des Podcasts draufgehen, ja. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich danke dir, Markus, dass du wie immer tatkräftig dabei warst. Doch, gerne, gerne. Und sage wie immer, oder macht, was immer ihr wollt, aber macht bloß nicht zu viel davon. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.